Als Finn wieder zu sich kam, lag er in einem kleinen Zimmer mit hoher Decke auf einer Pritsche. In der einen Ecke stand eine Tischleuchte ohne Tisch, in der anderen eine Kommode. Sie war aus blauem Plastik, derselbe Farbton wie die Rutsche im Pettingill Park. Andere Möbel gab es nicht. Es gab ein Oberlicht, aber das war mit unordentlichen Pinselstrichen geschwärzt. Finn setzte sich auf und stöhnte. Er hatte keine richtigen Kopfschmerzen, aber sein Nacken war furchtbar steif und der eine Arm tat ihm so weh wie nach der Corona-Impfung. Er untersuchte ihn und sah, dass ihm jemand oberhalb des aufgescheuerten Ellbogens ein Pflaster hingeklebt hatte. Er zog es ab und sah ein winziges Loch mit rotem Rand. Finn ging zur Tür, aber die war abgeschlossen. Er klopfte, dann hämmerte er dagegen. Wie zur Antwort wurde er von AC/DC angedröhnt. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Mit 2000 Dezibel, wie es klang. Finn hielt sich die Ohren zu. Der Lärm dauerte 20 oder 30 Sekunden und endete dann abrupt. Er blickte auf und sah drei hoch oben angebrachte Lautsprecher. Sie sahen für ihn aus wie von Bose, also teuer. Aus der Ecke über der Tischleuchte ohne Tisch starrte ihn eine Kameralinse an. Anders als damals, wo ihn beinahe der Blitz getroffen hatte, erinnerte sich Finn an das, was passiert war, ehe er vorübergehend den Faden verloren hatte, und er erriet, was es bedeutete. Es war absurd, aber nicht besonders erstaunlich. Gekidnappt zu werden war nur ein weiteres Beispiel für Finn Murray-Glück. Er hämmerte wieder gegen die Tür und schrie, jemand solle kommen. Als niemand kam, trat er einen Schritt zurück und schaute zur Kamera auf. »Ist da jemand? Werde ich überwacht? Wenn ja, dann kommt bitte und lasst mich raus. Ich glaube, ihr habt einen Fehler gemacht. Ihr wolltet den anderen Typen.« Fast eine Minute lang gab es keine Antwort. Finn ging zurück zur Pritsche. Er hatte beschlossen, sich hinzulegen, bis jemand kam, um den offensichtlichen Fehler zu korrigieren. Da rührten die Lautsprecher wieder los. Finn mochte die Ramones zwar, aber nicht mit einer so apokalyptischen Lautstärke in einem geschlossenen Raum. Diesmal dauerte die akustische Attacke ungefähr 2 Minuten, bis sie ebenso plötzlich endete. Er legte sich auf die Pritsche und begann gerade zu dösen, als Cheap Trick losdröhnten. 20 Minuten später waren es Dexys Midnight Runners. So ging es eine ganze Weile weiter, wahrscheinlich stundenlang. Finn konnte es nicht sagen. Als er bewusstlos war, hatten sie ihm die Uhr abgenommen. Er döste gerade, als die Tür aufging. 2 Männer kamen herein. Finn war sich nicht ganz, aber doch fast sicher, dass es dieselben waren, die ihn gepackt hatten. Einer hatte ein Hängelied. Er sagte, »Wirst du uns Ärger machen, Bobby O?« »Nicht, wenn das hier geklärt wird«, sagte Finn. Er registrierte kaum, dass man ihn Bobby O nannte, nahm an, das wäre einfach so ein Spitzname wie Daddy O. Oder wie sein Vater, wenn er einen Betrunkenen die Straße entlang torkeln sah, immer gesagt hatte, »Da geht Paddy O'Reilly.« »Liegt alles an dir?« sagte der andere. Er hatte ein schmales Gesicht und schwarze Augen, wie ein Wiesel. Sie gingen hinaus, Finn zwischen den beiden, die Chinos zum weißen Hemd trugen. Keiner trug eine Waffe, was ein kleiner Trost war, auch wenn Finn nicht daran zweifelte, dass sie mühelos mit ihm fertig würden, wenn er Ärger machen sollte. Sie wirkten kräftig. Finn war zwar hochgewachsen, aber eher schmächtig. In dem Raum, in den sie kamen, standen lauter leere Regale. Für Finn sah er aus wie ein Lagerraum oder vielleicht wegen der Größe wie etwas, was seine Großmutter Vorratskammer genannt hätte. Als junge Frau hatte sie gedient. Aus der Vorratskammer gingen sie in die größte Küche, die Finn je gesehen hatte. Auf dem Tisch standen ein paar leere Näpfe mit Löffeln. Aus dem Schmuddelschaum darin schloss er, dass es Suppe gegeben hatte. Sein Magen knurrte. Er wusste nicht, wie lange es her war, dass er etwas gegessen hatte. Ellie hatte ihm Rühreier gemacht, bevor das Knutschen losging, aber Finn nahm an, dass die längst verdaut waren. Jedenfalls, wenn die Verdauung weiterging, während man bewusstlos war. Muss sie wohl, dachte er. Der Körper ging einfach seinen Geschäften nach. Als nächstes kam ein Esszimmer mit einem glänzenden Mahagonitisch, der lang genug zum Shuffleboard-Spielen wirkte. Die schweren lila Vorhänge waren ganz zugezogen. Finn lauschte mit gespitzten Ohren auf Verkehrsgeräusche, hörte aber nichts. Sie gingen durch einen Flur und der Mann mit dem Hängelied öffnete rechts eine Tür. Das Wiesel stupste Finn leicht an. In dem Raum stand ein schicker Schreibtisch, die Wände waren voller Bücher und Ordner, weitere Vorhänge in mattem Dunkelrot hingen zugezogen vor dem Fenster hinter dem Schreibtisch. Ein Mann mit weißem Haar, das er zurückgekämmt hatte wie der frühe Cliff Richard, saß hinter dem Schreibtisch. Das gebräunte Gesicht war von Linien gefurcht. Er sah nicht viel älter aus, als Finns Vater bei seinem Tod gewesen war.